Nachdem sich der Höhlenmensch aus seiner Behausung, die einem Innenarchitekten seine rosaroten Nackenhaare hätte aufstellen lassen, gewagt hatte, eine flotte Gesellschaft mit breiter Unterschicht gründete und die Bedürfnisse der Masse befriedigt hatte, erhob sich ein heimtückischer Feind namens Langeweile. Ahoi, liebe Kreativskeptiker, ich bin HD Somebody Else und heiße euch zu meinem Mentally Challenge Board Gym Onlodge herzlich willkommen. Heute Brot und Spiele. Führer von kleinen bis hin zu gigantischen Völkern wollten ihre Bürger von unbequemen Ideen wie Aufständen und Regierungsstürze abhalten und mussten sich deshalb mit dem Feind der Langeweile auseinandersetzen. Zahlreiche Methoden wurden ausprobiert und als selbst spontane Rosenkränze und Steinigungen im kleinen geborgenen Familienkreis scheiterten, schien alles verloren, als sich Rom zu Wort meldete und Brot und Spiele ausrief. Während sich das Volk aus sicherer Distanz den Wamst vorschlug, konnten sie sich in aller Ruhe mit ansehen, wie sich ihre Mitmenschen die Schädel einschlugen, die Bäuche aufschlitzten und ihre Eingeweide auf dem sandigen Boden verteilten. Schon bald war das Land voll von gröhlenden Massen, die nach Blut schrien. Unterschiedlichste Waffen, Fahrzeuge und sogar exotische Tiere aus anderen Ländern sorgten für die nötige Action-Atmosphäre. Die Menschheit entwickelte sich weiter und langsam aber sicher wurde Gewalt verböhnt. Unglücklicherweise wurden die Grundbedürfnisse der Menschen derart über die Maßen befriedigt, dass die Macht der Langeweile wie Sauron um sich schlug. Doch die Herrscher der Menschheit fassten einen Plan. Sie erließen Regeln und Gesetze, Gebote und soziale Richtlinien, die dem Frönen der Gewalt zur Vernichtung der allumfassenden Langeweile trotzen sollten. Und obwohl es bei den Milliarden, die die Unterhaltungsindustrie jährlich umsetzt, so aussieht, als wäre die Langeweile der größte Gegner der gegenwärtigen Humanität, kann ich aus vollem Herzen behaupten, dass der Plan der Köpfe der Menschheit aufgegangen ist. Niemand erfreut sich heute noch an dem Leid der anderen. Wir ergötzen uns lediglich schadenfroh an hochverschuldeten Maurern, die Mörtel und Ziegel in ihrem Restaurant servieren und schüttelnde Köpfe über zusammengestürzte Kleinfamilienhäusern, während deren Bauherren in Konkurs sind und die Babys weinen. In Reality Soaps ergötzen wir uns an Tina, die Ralf überreden konnte, Dore mit ihr zu betrügen, kurz bevor sie geheim ihre Pille abgesetzt hatte und überraschenderweise feststellte, dass ihr Mann mit Peter betrogen hat, während sie den hart erkämpften Titel alleinerziehende Mutter erhält. Bei Big Brother kann der Zuschauer seinen Voyeurismus frönen, während der Gefangene beobachtet, und bei Castingshows rollen wir lachend auf den Boden, während Eltern ihre Kinder zum sozialen Galgen ihres Lebens geleiten. Skiabfahrten werden immerhin so gesteckt, dass mehr als die Hälfte der Fahrer sicher unten ankommt, bei Fußball heißt es ohne Blut kein Foul und die Formel 1 wird erst nach einem Blechsalat so richtig schmackhaft. Boxer schlagen sich gegenseitig Bauschebällchen in ihre Gesichter, damit diese am nächsten Tag wie kreativer Wackelbetonpudding aussehen und sich ihre Intelligenzquotient der Zimmertemperatur nähert. Cagefighter hingegen ordnen die Anatomie ihrer Extremitäten neu an oder robben ins helle Licht. Die beliebteste deutschsprachige Arena der heutigen Zeit ist jedoch das Dschungelcamp. Massen an Menschen erfreuen sich an Z-Promis, die sich noch vage an die 15 Minuten Ruhm im Rampenlicht erinnern können. Geschickt werden Alpha-Tiere, die sich verzweifelt versuchen, in Szene zu setzen, aufeinandergehetzt, während der Zuschauer bequem bestimmen darf, wer von ihnen sich als nächstes in kleinen Räumen mit Spinnen ein Trauma holen darf oder sich beim Konsum von Exkrementen mit Tierhoden übergeben muss. Während die Kandidaten unter Krämpfen gedemütigt zusammenbrechen, wäscht sich der Sender mit schwindelerregend hohen Einschaltungsquoten und steigenden Bankkonten die Hände rein, denn immerhin hat der Zuschauer entschieden. Welch herrliche Welt, denn zum Glück gehören die Arenen mit ihren brutalen Spielen der Vergangenheit an. Die Menschheit hat bewiesen, dass sie sich zum Vertreiben der Langeweile nicht am Leid von anderen ergötzen muss. So dann, Menschheit, auf in neue Gefilde und Running Man mit Hunger Games lassen herzlich grüßen. Cäsar benutzte seinerzeit Arenen und unterhielt die Masse mit Brot und Spielen. In unserer zivilisierten Welt ergötzen wir uns am Dschungelcamp und Big Brother und verehren die Menschenwürde, während Film und Fernsehen zensiert werden. Damals kämpften Gladiatoren in Arenen, heute melden sich A bis Z-Promis freiwillig, die Zuschauer stimmen ab und die Fernsehsender und Politiker sind fein raus, während unsere Mitmenschen durch Schlafentzug, Stress und Angst mental gefoltert und der Einnahme von ekligen Substanzen und körperlichen Schikanen physisch gequält werden. Was denkt ihr? Wie weit hat sich unsere Gesellschaft seit den Arenen und Brot und Spielen entwickelt?